Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Wir bringen heute den zweiten Teil der letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Erwin Steinhauer und Franz Schuh haben eine Auswahl aus den mehr als 200 Szenen der letzten Tage der Menschheit getroffen. Der entschiedene Kriegsgegner Karl Kraus hat 1915 mit der Arbeit an den letzten Tagen der Menschheit begonnen und bis zur Fertigstellung im Jahr 1922 immer wieder einzelne Szenen in der Fackel veröffentlicht. Thema dieses Dramas ist der Krieg, der aufgrund seiner bis in die jüngste Vergangenheit reichenden Folgewirkungen als die europäische Urkatastrophe gilt. Der Erste Weltkrieg. Theatergänger dieser Welt, so meinte Kraus, vermöchten dem Stück nicht standzuhalten, denn das Blut der letzten Tage sei Blut von ihrem Blute. Deshalb hat Karl Kraus sein Stück einem Mars-Theater zugedacht. Hören Sie heute den zweiten Teil der letzten Tage der Menschheit. Die Musik stammt von Georg Graf, Pamelia Stickne, Joe Pinkel und Peter Rosmanit. Sämtliche Rollen der großen Tragödie verkörpert Erwin Steinhauer. Dritter Akt, erste Szene. In der Viktualienhandlung des Vinzenz Kramoster. Kramoster zu einer Frau. Schmierkass, 10 Deka, 4 Kronen. Was, z'teuer? Auf die Wochen kostet 6. Wenn's ihnen nicht recht ist, gehen sie mal Häusl weiter, kaufen sie ihnen einen Träg. Der wird noch ein billiger sein. Schärmster Diener. Zu einem Mann. Was, wollen sie? Kosten, wollen sie? Seh her, seh, was glauben denn sie, jetzt ist Krieg. Wenn ihnen ein Träg besser schmeckt, probieren sie. Zu einer Frau. Was steht es denn umeinander? Ah, jeder kommt dran. Was wollt's? Gurken? Na, noch ein Gewicht. Aber das sagen wir gleich, 2 Kronen die kleinste. Was? Der Gemüsesalat kostet 12 Kronen. Was? Angeschrieben? Ja, angeschrieben sind 8 Kronen, das kann schon sein. Aber kosten tut er halt 12. Das sind meine Höchstpreise. Da wird nicht ein Lucker der Hölle angehandelt. Wenn sie ihn heute nicht wollen, kommen zum Uhring. Da kostet 14. Aber der Reise, Tradewabelsee. Was dann? 40? Verstanden? Was hört er? Aufbegehren? Wenn ich noch einen Muxer her, lass ich alle, wie sie das an einspielen. Ja, nicht schlecht. Fett könnt's gehen. Alle miteinander. Gefreut mich nicht mehr. Seinen nötigen Bagage verkaufe ich überhaupt nichts. Die Anwesenden entfernen sich murrend. Ein Marktamtskommissär tritt ein. Der Marktamtskommissär. Revision. Kramoster verblüfft. Revision? Ich bitte um die Faktura vom Gemüsesalat. Kramoster sucht lange herum, überreicht sie zögernd. Ja. Das ist aber nicht maßgebend. Ich hab extra noch zahlen müssen, dass ich's überhaupt krieg. Der Marktamtskommissär notiert: Einkaufspreis 4 Kronen 50 Heller. Wie ist der Verkaufspreis? Na, 8! Können Sie nicht lesen? Da glaubt denn Sie, uns eins kriegt die Fiktualien geschenkt? Überhaupt, die Preise haben wir zu bestimmen. Merken Sie noch das, ja? Das sind wir kompetent. Wenn es meinen Kunden recht ist, geht's die Behörde an Schaß an. Jetzt ist Krieg. Hüten Sie sich, in diesem Ton fortzufahren. Ich mache die Anzeige wegen Preistreiberei. Was? Sie Hund, Sie Erlediger! Sie wollen mich umbringen? Ich bring ihn um! Er schleudert eine auf dem Verkaufspult stehende Porzellanschüssel mit Streichkäse im Gewicht von 12 Kilogramm auf den Beamten, ohne ihn zu treffen. Der Marktamtskommissär: Die Folgen dieser Handlungsweise werden Sie sich selbst zuzuschreiben haben. Was? Ich? Seh her, hab ihn vielleicht beleidigt? Na, was dann? Lieber Herr, da müssen Sie früher aufstehen. Wer sind denn Sie? Ich werde euch schon zeigen, wer ich bin und wer Sie sind. Mich werden Sie nicht aufschreiben. Mich nicht. Ihr habt Kriegsanleitzeichen. Wissen Sie, was das heißt? Überhaupt, was wollen denn Sie bei mir herein? Ich bin Steuerzahler. Dass Sie es wissen, ich scheiße Ihnen was. Das hab ich schon gefressen, wenn einer da reinkommt, in die Preise umeinander stehlen. So ein urtanierer Mensch, schauen Sie ihn. Wenn Sie nicht auf der Stürmerlogei verlassen, bin ich im Stand und vergreife mich an Ihnen. Er ergreift zwei Messer. Der Marktamtskommissär zur Tür retirierend. Ich warne Sie. Was? Warnen auch noch? Sie Amtsperson, Sie Hungerleiter. Ich bring ihn auch um. Wirft ihm einen Korb mit Haselnüssen nach. Ach so ein Bello. Verwandlung. Zweite Szene vor dem Kriegsministerium. Zwei junge Männer und 50 Drückeberger. Ein junger Mann. Servus, wo gehst hin? Zweiter. Hinauf. Wozu? Mir's richten. Und du? Ich auch. Gehen wir halt miteinander. 50 Drückeberger treten auf, die alle mit Fingern aufeinander zeigen. Der sollte genommen werden. Servus, wo gehst hin? Hinauf. Wozu? Einfuhr. Und du? Ausfuhr. Gehen wir halt miteinander. Verwandlung. Dritte Szene, Kärntnerstraße. Ein starker Esser und ein normaler Esser treffen sich. Der normale Esser. Na, wie geht's? Wie überstehen Sie den Weltkrieg? Der starke Esser. Ich bitte Sie, fragen Sie nicht. Geben Sie mir lieber ein paar Brotkarten von sich. Ich sammle, wo ich kann. Aber was fällt Ihnen ein? Ich komme selbst nicht aus als normaler Esser. Aber ich kann mir denken, wie wütend Sie sein müssen. Wir haben nämlich gerade in der Presse gelesen, wo man interessant auseinandergesetzt hat, wie die starken Esser mehr brauchen wie die schwachen Esser. Sind Sie schwacher Esser? Das kann ich gerade nicht sagen. Mittel, ich bin ein normaler Esser. Aber ich komme auch nicht aus. Wenn das so weitergeht, kann mir der ganze Krieg gestohlen werden. Das kann sich auch unmöglich halten. Ich bin bekanntlich ein starker Esser. Ich hätte der Statthalterei Auskunft geben können, was man so im Tag braucht. Aber, das muss man zugeben, eine Sensation war dieser erste Tag der Brotkarte. Selbst kann man ja nur von sich selbst schließen. Aber nach der Presse hat man einen Begriff, was sich da getan hat. Ja, sie sind ins Detail gegangen, nicht? 100 Berichterstatter hat sie in alle Lokale geschickt. Es ist entsetzlich, was wir hier durchzumachen haben. Naja, wenigstens haben uns die im Schützengraben nicht zu beneiden. Ja, ich muss faktisch zugeben, am ersten Tag der Brotkarten, da hatte ich das Gefühl wie bei der Feuertaufe. Nur mit dem Unterschied bei der Feuertaufe, da kann man sich's einrichten, nicht? Aber bei der Brotkarte, sind Sie eigentlich ein starker Esser? Mittel, ich bin ein normaler Esser. Ja, ja, aber ich, der ich bekanntlich auch ein starker Esser bin, da muss ich denn doch sagen, wissen Sie, jeder Mensch in Wien fragt mich, alle sind neugierig, was ich tun wär. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Selbst ich als normaler Esser, ein Hungernder, nähert sich ihnen, streckt die Hand aus. Bittchen, hab nix zu essen. Der starke Esser